Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 2. Vers 2. In the same way that nursing infants cry for milk, you must intensely crave the pure spiritual milk of God's word. So wie Säuglinge nach Milch schreien, so müsst auch ihr euch intensiv nach der reinen geistlichen Milch des Wortes Gottes sehnen. Now, let me explain something to you about this beautiful verse. Lass mich dir etwas über diesen schönen Vers erklären. The Bible here makes a comparison to a little baby crying for the milk of the mama. Die Bibel macht hier den Vergleich mit einem kleinen Baby, das nach der Milch der Mutter schreit. But the interesting thing is here it's written in a grammar that puts a very interesting spin on it. Das Interessante daran ist, dass es hier in einer Grammatik geschrieben ist, die dem Ganzen eine sehr interessante Wendung gibt. Look, a little baby, if the baby is really starving, the baby will really cry. Ein kleines Baby wird, wenn es wirklich hungrig ist, wirklich weinen. I mean, it cries intensely. Es weint sehr stark. You know, until finally mother picks up the baby and gives it the breast. Bis die Mutter es schließlich zu sich nimmt und ihm die Brust gibt. Now, the baby does this automatically. It is built inside of the baby. Das Baby macht das automatisch. Es ist in ihm angelegt. The baby does not make a conscious choice. Das Baby trifft keine bewusste Entscheidung. Saying, well, it's 3 o'clock in the afternoon. It's time for me to eat, so I'm gonna cry intensely. Und sagt, nun, es ist 3 Uhr nachmittags, es ist Zeit für mich zu essen, also werde ich heftig weinen. No, no baby does it. Nein, kein Baby tut das. Yet when the Bible says we should desire the word of God. Doch wenn die Bibel sagt, dass wir das Wort Gottes begehren sollen. In the grammar it is written as an imperative and in the active voice. Dann steht das von der Grammatik her als imperativ und im Aktiv. Which means it's not a natural reaction like in a baby. Das bedeutet, dass es sich nicht um eine natürliche Reaktion wie bei einem Baby handelt. Because we are not babies, we are adults. Denn wir sind keine Babys, wir sind Erwachsene. But what Peter is saying, just as a baby screams for milk. Petrus will damit sagen, genauso wie ein Baby nach Milch schreit. Listen to this. Hör zu. So God gives you an He gives you an order. Genauso weist Gott dich hier an, that you actively must choose the same desperation for the word of God. Dass du dich selbst genauso verzweifelt für das Wort Gottes entscheiden musst. And here I really like the passion. Hier gefällt mir die Passion sehr gut. Because it says you must, and that's exactly what it says in the original Greek. Denn es heißt du musst, und genauso steht es auch im griechischen Original. It's an order of God. Es ist ein Befehl Gottes. Then it says intensely crave. Dann heißt es, sehnt euch intensiv danach. And again, this is exactly in the original Greek. Das ist genau das, was auch im griechischen Original steht. The Greek says the word for desire, as New King James puts it. Die New King James drückt es mit Verlangen aus. The Greek actually says an intense craving. Im Griechischen heißt es tatsächlich ein intensives Verlangen. So look. Schau. How much you are desperate for the word of God doesn't depend on the Holy Spirit's work in you. Wie sehr du dich nach dem Wort Gottes sehnst, hängt nicht vom Wirken des Heiligen Geistes in dir ab. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Do you know, we want this kind of spiritual laziness, don't we? Wir wollen diese Art von geistlicher Faulheit, nicht wahr? Oh God, will you please give me a desire for your word? Oh Gott, bitte gib mir ein Verlangen nach deinem Wort. If you give me a desire for your word, God, then I will read the Bible. Wenn du mir ein Verlangen nach deinem Wort gibst, Gott, dann werde ich die Bibel lesen. But you know, the moment we actually say that kind of a prayer, we are literally praying against what the Bible says. In dem Moment, in dem wir auf diese Art ein Gebet sprechen, beten wir buchstäblich gegen das, was die Bibel sagt. Why? Warum? Because God is giving you an order that you have to choose to be desperate for the word of God. Weil Gott dir einen Befehl gibt, dass du dich dafür entscheiden musst, verzweifelt nach dem Wort Gottes zu sein. Now, I'm going to help you here a little bit. Ich werde dir ein wenig weiterhelfen. Because I know there are some Christians who don't have that. Denn ich weiß, einige Christen haben das nicht. Actually, today a lot of Christians. In Wahrheit sind es heutzutage viele Christen. They don't have that really intense craving for the word of God. Sie verspüren nicht dieses echte, intensive Verlangen nach dem Wort Gottes. And I've asked myself, this actually really concerned me. Ich habe mich selbst oft gefragt, das hat mich wirklich beschäftigt. And I asked myself, why is this so? Ich habe mich gefragt, warum ist das so? I believe there are several reasons. Ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. One of the reasons is that we live in the last days, and in the last days selfishness is going to be very powerful. Einer der Gründe ist, dass wir in der Endzeit leben, und in der Endzeit wird der Egoismus sehr stark sein. And today people are so selfish that they want to spend more time on whatever, surfing the internet or doing their own thing, than actually spending time with the Word of God. Heutzutage sind die Menschen so egoistisch, sie verbringen lieber mehr Zeit, um im Internet zu surfen oder tun andere falsche Dinge, als sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. That's one of the reasons. Das ist einer der Gründe dafür. But there is another reason. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Because reading the Bible in many Christians' lives, in many Christian lives, denn das Bibellesen war in vielen christlichen Leben has been nothing else but a religious activity. Nichts anderes als eine religiöse Aktivität. Something we did bargaining with God. Etwas, das wir mit Gott ausgehandelt haben. Something we did as a Christian duty. Etwas, das wir als christliche Pflicht taten. I've read my three chapters, now God owes me. Ich habe meine drei Kapitel gelesen, jetzt ist Gott mir etwas schuldig. And because of this, many Christians have closed their hearts to the Word of God. Aus diesem Grund haben viele Christen ihre Herzen vor dem Wort Gottes verschlossen. And of course, religion has used the word of God to make our life miserable. Natürlich hat die Religion das Wort Gottes auch benutzt, um unser Leben miserabel zu machen. For instance, zum Beispiel, you have to give 10%. Du musst 10% abgeben. And you use Bible verses to it. Und du findest dazu Bibelverse. You must not forsake the assembling of the brethren. That means you have to go to 5 meetings a week. Du darfst die Versammlung der Geschwister nicht verlassen. Das bedeutet, dass du zu 5 Versammlungen pro Woche gehen musst. You must obey your leaders. Du musst deinen Leitern gehorchen. No matter what they ask from you. Egal, was sie von dir verlangen. We've used so many Bible verses to make life miserable. Wir haben so viele Bibelverse benutzt, um das Leben trostlos zu machen. So many Christians have closed their hearts to the Word of God. So viele Christen haben ihre Herzen vor dem Wort Gottes verschlossen. But listen to me, I have good news for you. Aber hör mir zu. Ich habe gute Nachrichten für dich. If you obey the Bible right here, wenn du hier der Bibel genau gehorchst and say, I am going to choose and intensely desire for the Word of God, und sagst, ich werde mich für ein intensives Verlangen nach dem Wort Gottes entscheiden, and if you trust the Holy Spirit to lead, guide you and speak to you, und wenn du dem Heiligen Geist vertraust, dass er dich führt, leitet und zu dir spricht. It will be fun again for you to read and study the Word of God. Wird es dir wieder Spaß machen, das Wort Gottes zu lesen und zu studieren? Tomorrow we'll talk a little bit more. Morgen werden wir noch ein bisschen mehr darüber reden.